Abschnitt 10 von Eddystone von Wilhelm Jensen. Diese LibriVox-Aufnahme ist der Public Domain. Sie sagte: Maina. Maina, antwortete er. Mein Herz schlägt um dich, aber deins ist still geworden, seitdem du mich gerettet hast. O nein, nein, antwortete sie hastig, unbedacht. Es schlägt ja erst, seitdem deines an ihm gelegen. Doch er verstand es nicht und deutete es falsch. Du hast mein Leben gerettet, also gehört es dir, sagte er. Willst du auf mein Schloss mit mir kommen und dein Eigentum bewachen? Sie sah ihn nur stumm mit ihren glänzenden Meeraugen an. Du bist seltsam, fuhr er fort. Meine Hand ist warm, doch deine ist kalt wie die Welle, die mich verschlang. Sie erschrak. Mein Herz schlägt doch, murmelte sie. Er ließ ihre Hand fahren und suchte ihr Herz, und sie ließ es geschehen. Dein Leib ist auch kalt, sagte er mit glühender Schläfe, und er küsste sie und flüsterte, und deine Lippen sind wie das Meer, kühl und salzig. So küsse sie doch, dass sie warm und süß werden wie deine, rief sie ungestüm. Wie können sie es denn werden, wenn du sie nicht dazu machst? Sie schlang die Arme flehend um seinen Nacken. Die Sonne versank glührot ins Meer, der Wind rauschte auf durch violette Dämmerung. Ein dumpfes Stöhnen ging über das dunkelnde Wasser, weißbrüstige Möwen schossen mit klagendem Schrei durch die Luft. Doch Maina sagte nicht mehr, küsse mich. Ihre Lippen lagen heiß unter den seinen, ihr Herz pochte wild an dem seinen. Leise begannen die Wellen wieder durchs Zwielicht am Gestade emporzuschäumen. Sie leckten ausholend nach dem Blumenlager hinüber. Da stammelte Maina: Oh, du geliebter Mann! Und in demselben Augenblick peitschte es wie ein Orkanstoß ins Wasser. Eine kopfhohe Woge schoss plötzlich brüllend daher, und Maina sprang gischt und schaumüberdeckt mit einem Schrei auf. Rette mich, dein Weib hat keine Macht mehr über sie, rief sie, und bestürzt hob Gilbert sie auf seine starken Arme und trug sie durch das Gewässer, das ihm über die Knie, über die Hüften bis an die Schulter mit unglaublicher Schnelligkeit aufwuchs, an den steilen Abhang, den er atemlos, tollkühn mit seiner lieblichen Beute erklomm. Hinter ihm drein, bis an den Rand des weißen Kliffs, schleuderte das zornschnaubende Meer vergeblich seine Brandung. Die Flut hätte uns beinahe überrascht, lachte Gilbert droben triumphierend. Komm, meine Maina, komm nach Lonely Hall, da sind wir in sicherer Hut. Nicht Lonely Hall soll es hinfort heißen, sondern Lovely Hall. Ich ritt zur Jagd auf einen weißen Hirsch, und eine weiße Beute bring ich heim. Wie sollen die stolzen Fräulein mit ihren Müttern gaffen und blass werden vor Neid, wenn sie die Herren von Lovely Hall mit Augen sehen, das schönste Weib, das je ein Jägersmann in Land und Meer erjagt. Jubelnd schwang er sie vor sich aufs Pferd, das wie ein Pfeil durch die Mondnacht sie zum Schloss hinauftrug. Maina hatte ihre Arme fest um seinen Nacken geschlungen. Ihr Kopf lag glückesstumm an seiner Brust, nur manchmal fragten ihre Lippen, leise, mit träumerischem Lächeln: Bin ich nun warm, so warm wie ein anderes Weib, Gilbert? Auf dem Schloss des Lords aber war von dem Tage an eitel Glück und Seligkeit. Das Auge des Herrn lachte, und darum tat es alles, und wo etwas grämlich blieb, da ward es sonnig, wenn Mainas Blick darauf fiel. Der Sommer kam, nie standen die Ähren höher rings um Lovely Hall, seit Menschen dort gedacht. Auf den Wiesen mehrten sich die Füllen, die Rinderherde zahlreicher denn je, unter süßen Früchten bogen sich die ältesten Bäume. Es war, als ob ein Segen ausgegossen sei über alles Land, die Kranken wurden gesund, das Glück saß an jedem Herde. Und wo es noch nicht gewesen, da erschien es, wenn Maina die Schwelle verließ, an deren Saum sich die Alten drängten, um ihn zu küssen, nach deren Rosenhänden die rotwangigen Kinder haschten, um sich von ihnen liebkosen zu lassen. Wie Gold lag die Sonne über allem, und tat sie es zu lang, dass der Landmann besorgt auf seine reiche Erntehoffnung zu blicken begann, da war's, als brauche Maina nur einmal die Augen zum Himmel aufzuschlagen, und ein dichter, warmer Regen strömte im Nu herab und erquickte Korn und Blatt und Blume. Dann löste Maina gern ihr langes Haar und tanzte lachend selbst unter die schwer fallenden Tropfen hinaus, und als wäre auch sie eine Blume, die neue Lebenskraft aus dem feuchten Hauch gesogen, kehrte sie blühender als zuvor in Gilberts Arme zurück, der ihr verwundert zusah und sie ein närrisches Weibchen nannte, das sonst vor jedem Wasser, ob Fluss oder Teich, sich zu fürchten scheine und doch das, was vom Himmel herabströme, so liebe. Da fragte er sie auch wohl wieder und wieder, was die Worte bedeutet, welche sie damals, als die Flut gekommen, so ängstlich gerufen, dass sie keine Macht mehr über sie habe. Doch Maina lachte und küßte ihn und sagte, »Ich liebe dich wie damals, und ich weiß nicht, was in dem Augenblick meine Lippen närrisches gesprochen haben, denn ich weiß nur, was sie närrisches getan. Du hättest tausend Dinge in ihm sagen können, ich hätte nicht ein einziges behalten, Gil.« Er fragte sie auch wohl nach ihren Eltern und Verwandten wieder, wie er es schon oft gefragt, und ob sie nicht danach verlange, mit ihm in das Dorf zu reiten und ihnen Nachricht zu bringen, wo sie geblieben. Da antwortete sie die Stirn schüttelnd, wieder, wie beim ersten Mal, ihre Eltern und Verwandten seien tot. Sie habe keinen Menschen auf der Erde, als ihn, der ihrer gedenke, und dass sie ihm schon gesagt, ihre Abkunft sei eine so niedere, dass er sich gar keine geringere vorzustellen vermöge, wenn er sie deshalb als seiner unwürdig verstoßen wolle. Dann schloss Gilbert sie glücklich lachend in die Arme, und eines Tages fuhr sie fort. »Du verstießest auch nicht mich allein, sondern dein Kind mit mir.« Da war großer Jubel auf Lovely Hall, und nur eins störte heimlich die laute Freude des Lords. Das war ein alter Störenfried, der seit dem ersten Tage mit Maina zugleich sich auf dem Schloss eingenistet. Gilbert hatte nämlich, als er seine schöne Beute heimgebracht, um ihretwillen gesagt, dass er in einem entlegenen Ort von einem Priester mit ihr getraut worden sei, und niemand in der ganzen Gegend wusste bis heute es anders. Er gedachte aber, in den ersten Tagen nach ihrer Ankunft dies Versäumnis nachzuholen und die Trauung wirklich irgendwo vollziehen zu lassen. Damit stieß er jedoch unerwarteterweise bei Maina auf einen seltsamen Widerstand. Sie machte ein ängstliches Gesicht und bat ihn flehentlich, es zu unterlassen. »Sie begreife nicht«, sagte sie, »was es einen Dritten angehe, dass sie ihn liebe, und sie fürchte sich davor, wie vor einem Unglück. Wenn er sie lieb habe, möge er diese einzige Bitte gewähren und nie wieder davon sprechen.« So blieb es, wie es war, und im Anfang, monatelang, wusste niemand darum. Auch Gilbert dachte, nachdem er seine erste Verwunderung darüber überwunden, dass Maina das Gegenteil von dem verlangte, was sonst Mädchen vor allem zu begehren pflegen, dass sein Weib darum nicht minder schön und die Seligkeit in ihren Armen nicht weniger süß sei. Doch es war ein alter Rabe in kohlschwarzem Kleid im Schloss, ein Pfaffe, der sich weidlich von den besten Bissen an der Tafel des Lords nährte und zwischen den Mahlzeiten auf den Treppen hockte oder sich in den Gängen und an den Türen herumtrieb, um zu spähen und zu horchen, nach Rabennatur, ob nicht auch für einen satten Magen vielleicht irgendwo noch ein schmackhafter Brocken abfalle. Er war der Einzige im Schloss, der die weiße Taube, die hineingezogen, versteckt aus den Augenwinkeln mit missgünstigen und misstrauischen Blicken anschielte. Und ob er herausgewittert, dass ihr schneeiges Gefieder nicht mit dem Öl eines seiner Kollegen gesalbt worden, oder ob er eines Tages ein vertrauliches Gespräch zwischen den beiden Gatten belauscht. Er hatte das Geheimnis aufgespürt und wusste es mit schlauen Anspielungen im Schloss und außer demselben zu verbreiten, dass Maina betroffen wahrnahm, wie die Augen der Dienerschaft und der Landleute mit einer gewissen Scheu von ihr abglitten, wenn sie kam, und wie man ihr nicht mehr die Liebe und auch nicht den Gehorsam entgegentrug, die sie am Anfang besessen. Sie begriff es nicht, weshalb, aber sie härmte sich darüber, denn ihr Herz schlug ebenso warm für alle, die ihrer Obhut anheimgegeben waren, wie zuvor. Doch der offene, zutrauliche Dank, den sie früher für ihre Güte geerntet, war dahin. Und langsam nistete der tückische Rabe sich auch in das Ohr des Lords, vorsichtig, mit flugberechneten Wendungen, dass Gilbert allmählich in der Weigerung Mainas, sich nachträglich noch durch priesterlichen Segen mit ihr verbinden zu lassen und dadurch die abergläubischen und beschränkten Gemüter seiner Untergebenen zu befriedigen, einen Mangel an Liebe erblicken musste. »Wäre das echte Liebe«, krächzte der Rabe, »die nur aus Laune der Heiligung eines Verhältnisses widerstrebt, das eurem Namen Ärgernis in der Welt bereitet, Herr?« »Schweig, Pfaffe«, erwiderte der Lord, »dies Verhältnis wird nicht heiliger durch deine Hand, und es widerstrebt mir gleich sehr wie ihr, über meiner weißen Taube dein Rabengekrächz erheben zu hören, aber...« Aber Lord Gilbert ging in das Gemach seines Weibes und sagte ihr, die Leute hätten recht, wenn sie murrten, es sei keine echte Liebe, die aus Laune seinen Namen im ganzen Lande verunglimpfen lasse. Denn der Tropfen höhlt den Stein und die listigen Worte eines Pfaffen auch den Verstand eines Mannes. So kam es zum ersten Wortwechsel zwischen den beiden, die sich liebten. Das heißt, nur Lord Gilbert sprach, nicht heftig, nur gekränkt, bis Marina ihn mit ihrem schönen, feuchten Augen ansah, in denen allmählich eine Träne hervorbrach und niederrollte. Und dann folgt eine zweite und eine dritte, und unaufhaltsam, wie aus einem Born, strömten die Tränen aus ihren Augen. Sie rannen wie ein Quell über ihre Wangen und feuchteten den Boden, dass der Lord erschrak und sie bat, nicht mehr zu weinen. Doch je mehr er bat, desto heftiger brachen ihre Tränen hervor, und Marina schluchzte. »Ich kann nicht aufhören zu weinen, bis dein Herz mich wieder so lieb hat wie früher.« Da ward er zornig und sagte, »So weine, bis du aufhörst.« Und er stellte sich ans Fenster und blickte hinaus. In seinen Händen aber hielt er gedankenlos eine zierliche, weiße Muschel, mit der sie während seiner Worte gespielt, und drückte in seinem Missmut unvorsichtig hart darauf, dass sie zerbrach. Da sprang plötzlich im selben Moment drüben aus dem Waldrand, auf dem sein Auge ruhte, der weiße Hirsch hervor, und wie mit einem Zauberschlage sah Gilbert ihn wieder vom Rand des steilen Kliffs sich ins Meer stürzen, sah sich selbst mit den weißen Wogenköpfen ringen und versinken und fühlte sich von Marinas Arm ans Land getragen, fühlte ihr Herz für ihn schlagen, ihre Lippen, die ihn küssten. Und mit unermesslicher Liebe und Sehnsucht kam es über ihn, dass er sich heftig umwandte, vor ihr auf die Knie sank und stammelte. »Meine Marina, vergib mir!« Sie schlang ihre Arme um ihn und zog ihn zu sich empor. Ein süßes Lächeln flog um ihre Lippen und sog die Tränen auf, wie die Sonne, die am dunklen Wolkenrand hervorbricht, mit ihrem leuchtenden Farbenbogen die letzten Regentropfen aufzehrt, und sie sagte nur, »Lass dein Herz mich nie ausweinen lassen, Gil, denn du würdest nichts von mir behalten als meine Tränen.« Und ihr stürmisch pochendes Herz schloss sich mit wonnevoller Heftigkeit an das seine. Lange war es wieder eitel Glück und Fröhlichkeit von nun an auf dem Schloss. Der Pfaffe hatte gesehen, wie schlecht er mit seinem ersten Versuche gefahren, denn es fehlte wenig, dass der Lord ihn nicht aus dem Hause gejagt hätte, da er sich nur durch seines Weibes Bitten besänftigen ließ, den, der sie verleumdet, unter seinem Dach zu behalten. Der Mund der übrigen Leute aber verstummte ebenfalls, weil die lang erwartete Stunde kam, darin Marina ohne Schmerz und Not ein Kindlein zur Welt brachte. Dem Vater wäre zwar wohl ein Sohn erwünschter gewesen als das zierliche Mädchen, das die Mutter ihm lächelnd selbst entgegenreichte, doch es hat ein so holdes Gesichtchen und es gedieh so freudig, dass er bald den zuvor gehegten Wunsch bei seinem Anblick vergaß. Vor allem seltsam und unerhört war es, wenn das kleine Ding täglich in der weißen Marmorwanne herumplätscherte, dass immer alle herbeidrängten, wenn es gebadet wurde, um erstaunt anzusehen, wie das Mägdlein, das noch nicht zu stehen und zu sitzen vermochte, sobald es ins Wasser gelangte, mit den kleinen Armen und Beinen gleich einem Fisch lustig umherschwamm, so daß die Zuschauer sich nicht genug darüber verwundern konnten und die Kunde davon rings in der ganzen Gegend umherlief. Die Kleine glich aber halb dem Vater und halb der Mutter, daß man oft nicht wußte, wem sie am ähnlichsten sei. Nur wenn man ihr in die Augen sah, war es unverkennbar Marinas Ebenbild, wie kein zweites auf Erden, denn niemand außer den beiden besaß den eigentümlich feuchten Glanz in den Augensternen, der jeden, der hineinblickte, unwiderstehlich anzog und mit süßem Zauber überfloß. Auch dem schwarzen Raben war es nicht anders ergangen, und das war der eigentliche Grund seiner Heimtücke, weil er, wenn er Unfrieden zwischen den Gatten anstiftete, für sich im Trüben zu fischen hoffte. Darum machte er sich, nachdem er lange geschwiegen, auf Umwegen wieder an das Ohr des Lords, und dazu bot sich ihm dadurch Gelegenheit, dass er eines Tages fragte, wann denn das Töchterlein desselben getauft werden solle. Lord Gilbert selbst gab auf diese Zeremonie ebenso wenig wie auf die der Trauung und hatte bis dahin kaum daran gedacht. Aber um des Geredes willen sah er ihre Notwendigkeit ein und fragte seine Gattin, wann es ihr lieb sein würde. Sie antwortete ihm, lieber sei es ihr, wenn es gar nicht geschehe, denn sie begreife nicht, wozu Eltern, die ihre Kinder lieb hätten, es derartig, wenn auch nur auf eine kurze Weile, unnütz quälen und ängstigen sollten. Allein, wenn es um der Leute willen nötig sei, so habe sie nichts dawider und möge es am liebsten sofort geschehen. Das lag aber nicht in dem Plan des Pfaffen, dessen Spürnase allmählich herausgewittert hatte, dass bei der Taube von Lovely Hall noch ein anderes Salböl mangeln müsse, als dasjenige, welches sie sich vor ihrer Hochzeit nicht hatte spenden lassen. Und er drang bei dem Lord darauf, dass sie, um alles Gerede am besten auf den Mund zu schlagen, ihr Kind selbst bei der Taufe halten und durch ihre Antwort auf seine Fragen zur Beruhigung der Leute vor aller Welt ihren rechtgläubigen Eifer dartun möge. Und allgemach höhlte der Tropfen wieder den Stein und setzte die unablässige Pfaffenlist in Lord Gilberts Kopf wieder den Gedanken fest, dass seine Frau, wenn sie ihn wirklich so liebte, wie sie behauptete, dies auch dadurch beweisen müsse, dass sie sich einer so kleinen Widerwärtigkeit zu seinen Gunsten unterziehe. Die arme Maina indes befand sich in der nämlichen Not wie das erste Mal. Sie wusste nicht, aus welchem Grunde der Pfaffe so handelte, aber sie merkte, dass es sein Plan war, sie dahin zu bringen, dass sie vor ihrem Gatten und aller Welt nicht imstande sei, das Glaubensbekenntnis abzulegen, das jedes Kind ringsumher wusste, und in ihrer Drängnis weigerte sie sich, wie damals, dem Ansinnen ihres launenden Feindes nachzugeben. Daraus entstand aber auch ein Auftritt wie damals, nur dass der Pfaffe seine Zeit für gekommen erachtete und den Lord auf dem Weg in das Zimmer seiner Gattin begleitete. Ruhig und ohne Tränen diesmal hörte Maina die Vorwürfe Gilberts an. Dann fiel der Rabe ihm krächzend ins Wort, machte das Zeichen des Kreuzes über sich und schrie: »Hört auf den Diener des Herrn, o Herr! Euer Weib ist eine Heidin, die vor diesem Symbol zurückweicht. Lasst sie, wenn ihr euer zeitliches und ewiges Verderben fürchtet. Treibt sie aus eurem Hause mitsamt ihrem Kinde, das nicht eures, sondern des Teufels ist. Hinweg von mir, Unheilige, die meine fromme Seele verabscheut!« Da stand Maina totenbleich auf, trat an ihr Schmuckkästchen und nahm, verstohlen, eine kleine, rosenrote Muschel hervor, die sie unbemerkt zwischen ihren Fingern öffnete. Und plötzlich verzog sich das Gesicht des Pfaffen in süße Falten und er stürzte vor ihr auf die Knie und stammelte: »O Maina, reinste, holdseligste aller Frauen, wie liebe ich dich! O, ich vergehe in Inbrunst, nur deine Hände küssen zu dürfen! Vergib mir, wenn all mein Sinnen und Trachten darauf hinausgeht, dass dein Gatte dich verstoße, damit ich deine Not benutzen kann, um mich deiner zu bemächtigen und meinen heißen Durst an deinen Lippen zu stillen!« Starr hatte Lord Gilbert die Worte vernommen, die Maina, zurückweichend, mit über die Augen gelegter Hand ohne Laut anhörte. Dann sprang er plötzlich wie ein zu blinder Wut gereiztes Raubtier auf den elenden Pfaffen zu, packte ihn mit unwiderstehlicher Kraft stumm am Genick, hob ihn auf und warf ihn ohne ein Wort durchs Fenster in die Tiefe hinunter. Und einen Moment später kniete er wieder vor seinem treuen Weibe an der Stelle, wo der Schurke gelegen, und schwor ihr, dass er zum letzten Mal auf seine Einflüsterungen gehört, und bat sie, ihm zum letzten Mal zu verzeihen. Da neigte Maina sich in Schmerz und Liebe zu ihm nieder und flüsterte: »Oh, tu's nicht wieder, Gil, tu's nicht wieder, es wär zum letzten Mal.« Ende von Abschnitt 10.